Titel der heutigen Sendung ist Moonlight und mein Telefongast ist Norbert Frischauf. Ja, hier sind wir aus dem neuen Helsinki-Studio. Titel der heutigen Sendung ist Moonlight und mein Gast ist Norbert Frischauf. Hallo Norbert. Hallo, grüß dich, servus. Kannst du mich also gut hören, ja? Mhm. Wunderbar. Thema Mond. Im ersten Teil der Sendung vor allem auch, waren wir denn nun wirklich dort oder war das alles nur Lug und Betrug? Dazu haben wir auch einige Fotos vorbereitet, die man von der Website aus verlinkt sind. Ich glaube, zusätzliches Bildmaterial heißt der Link und von dort aus gelangt man auf eine Seite mit ungefähr 20 Fotos von dir oder Bildern, die du mir geschickt hast. Und die werden wir jetzt so quasi chronologisch durchgehen heute. Ne? Einmal im ersten Teil. Und im zweiten Teil geht es dann halt eher generell um Mond. Warum waren wir nicht mehr dort seither und was für Bedeutung hat das Ganze heutzutage und so weiter und so fort. Aber bleiben wir mal dabei, ob wir überhaupt jemals dort waren. Diese Kontroverse ist ja Jahrzehnte alt inzwischen wahrscheinlich und unlängst durch eine Fox-Dokumentation weiter angeheizt worden. Wie entstand eigentlich das Gerücht, dass die Amis nie am Mond waren? Ja, ich würde einmal sagen, dieses Gerücht wird hauptsächlich durch diese Fox-Dokumentation genährt. Da ist halt sehr viel so zusammengeschnitten, dass man natürlich dann letzten Endes fast den Eindruck bekommen könnte, es passt vieles nicht zusammen. In Summe summarum wären ungefähr so, könnte man sagen, fast an die 20 Beweise, ich setze jetzt mal unter Anführungszeichen, aufgeführt, die halt dann letzten Endes ein relativ ungutes Gefühl beim Betrachter dieser Dokumentation hinterlassen. Ich weiß nicht, schauen wir es uns einmal an, oder? Ja, vielleicht gehen wir mal, also bei diesem ersten Bild, da sieht man einen wackeren Astronauten, wie er auf der Mondoberfläche spazieren geht. Was ist denn daran jetzt auszusetzen? Also an dem Bild ist vor allem eines auszusetzen, oder was jetzt gern von den Gegnern angeführt wird, das ist die berühmte Sache mit dem Schatten am Mond. Das ist immer die Sache ist, dass erstens einmal die Schatten nicht parallel läuft und da behaupten die Leute dann halt sehr gerne, dass es verschiedene Lichtquellen gibt. Na, am Mond ist natürlich nur eine Lichtquelle geben, es ist dann die Sonne. Und dann wird dann halt gesagt, Moment, der Schatten da, der läuft in die eine Richtung von dem Sendemasten, von der Flagge in die Richtung und von dem Astronauten in die andere Richtung. Das kann man normalerweise recht leicht widerlegen und das kann man speziell in diesem einen Foto sehr gut sehen. Wenn man sich das anschaut, der Schatten von dem Astronauten zum Beispiel, der biegt sich total. Ne? Das ist einfach dadurch gegeben, dass die Mondoberfläche extrem rau ist. Das ist beim besten Willen kein glatter Golfplatz, sondern es ist halt ungefähr mit der Westautobahn vergleichbar, jede Menge Schlaglöcher. Und dementsprechend wirft sich der Schatten in alle Richtungen. Und es kann halt natürlich sein, dass sich in dem Fall so sein, dass die Flagge und die Mondlandefähre 10 Meter auseinander stehen und in einem Fall ist der Hügel in die Richtung abschüssig und im anderen Fall in die Richtung abschüssig und dann ergibt sich das eben, dass die Schatten sozusagen nicht parallel laufen, sondern irgendwie konvergent oder divergent auseinanderlaufen. Ist nichts Außergewöhnliches, wenn man am Abend mit dem Flugzeug mal fliegt, in der Abenddämmerung, in der Morgendämmerung und die Bäume werfen schöne Schatten, dann kann man das eigentlich ganz schön beobachten, ne, dass die Schatten teilweise verkürzt erscheinen, manchmal auch sehr lang sind und dann nicht immer parallel scheinen müssen, je nachdem wie der Untergrund halt beschaffen ist. Ja, okay, also das heißt, Schatten auf unebener Oberfläche sind nicht gerade. Können wir dezidiert einmal sagen, ist nicht unbedingt der Grund. Ne? Ja. Zweite Sache, die sehr gerne gebracht wird, sieht man im zweiten Bild und im dritten Bild sehr schön, ist die berühmte Flagge. Ne? Also dann kommt immer die Aussage daher, na, Moment einmal, wenn der Mond luftleer ist, wie kann eine Flagge dann am Mond wehen? Ja. Sehr stichhaltig, würde ich schon mal sagen. Ja. Allerdings, man darf nicht vergessen, das ist ja keine normale Flagge, sondern in dieser Flagge, das haben natürlich die Ingenieure von der NASA auch gewusst, und deswegen stecken in dieser Flagge Drähte drinnen. Speziell ganz oben ist einer drin. Ja, sieht man auch recht deutlich. In dem zweiten Bild sieht man es recht schön, ne, dass die sehr stark gespannt ist da oben. Natürlich haben sie es nicht ganz gerade gespannt, weil sonst schaut es nicht aus wie eine Flagge. Also ist es ein bisschen, sind die Drähte leicht gebogen. Und wenn man sich manche Videos anschaut, speziell bei Apollo 11, wenn sie die Flagge hissen, dann wobbelt die sehr stark hin und her. Und da wird halt dann immer gesagt, naja, die haben vergessen, wahrscheinlich die Tür vom Studio zuzumachen und da ist ein Luftzug durchgegangen und deswegen bewegt sich eben die Flagge. Nein, ist nicht der Fall. Es ist einfach so, dass diese Drähte natürlich sehr dünn sind, damit sie halt Gewicht sparen. Und die schwingen natürlich hinten nach, ganz einfach wie halt eine Feder einfach nachschwingt oder wie einfach dünner Draht einfach schwingen kann. Ne? Halt so ein dünner Draht und die sind an der Spitze an und der schwingt ganz einfach in der Seite. Und die zweite Flagge hängt aber nach unten, ne? Ja, das ist eben das Nette, die habe ich auch deswegen reingegeben, weil das ist natürlich nicht immer perfekt gelaufen. Ne? Also Apollo 11 zum Beispiel war ein fürchterlicher Reinfall, da hat sie dann die Flagge umgeworfen beim Start vom Igel. Also wie die wieder weggedüst sind, hat die Flagge umgehauen. Ja, das kann jetzt auch wieder als Beweis angeführt werden, wenn man die Flagge jetzt nicht findet oben, zumindest nicht stehenderweise, sind die oben waren. Ne? Ja, ja. Wobei das ja ohnehin, das möchte ich später noch eingehen, ob man nicht mit einem fernen Rohr von der Erde aus irgendwie das ein für alle Mal beseitigen kann, diese Kontroverse, weil dann würde machen man einfach... Machen wir das zum Schluss, ja genau. Machen wir das zum Schluss, ja. Ja, das ist immer ein ganz guter Schlusspunkt. Ja. Und also die linke Flagge ist halt ja perfekt schön aufgestellt. Ja. Das ist von Apollo 11, die ist auch schön gestanden. Und die Bewegungen, ja, die entstanden tatsächlich durch die Schwingung. Ja. Aha, weil das war etwas, was ich mir auch dann öfter gefragt habe. Mhm. Aha. Also nichts Esoterisches, nichts Außergewöhnliches, nichts Gefaktes, okay, sind die Drähte. Ja. Links ist die Apollo 11 Flagge, wunderschön gestanden und dann leider beim Start von der Mondlandefähre umgeblasen. Mhm. Wie ein Freund von mir so schön sagt, würdest du, wenn du etwas um Millionen Dollar mäßig fakest, dann würdest du wahrscheinlich nicht zulassen, dass die Flagge umfliegt hinten nach. Ne? Das ist dann relativ blöd. Und bei Apollo 12, das ist die Flagge daneben im dritten Bild, wenn du etwas so teuer fakest, dann würdest du nicht unbedingt eine Schlappe fahren dort hängen lassen. Ne? So, das ist halt einfach, die haben nicht die Drähte ordentlich gerade gezogen. Ja. Verstehe, ja. Apollo 13 ist ja nicht gelandet. Und bei Apollo 13 sozusagen, bevor dann die 14er geflogen ist, haben sie die Astronauten dazu verdonnert, zu üben. Das heißt, die haben in Houston die ganze Zeit geübt, wie man die Flagge ordentlich aufstellt, dass sie auch richtig schön dann nachher gerade bleibt. Und ab dann war es kein Problem mehr. Also Apollo 14 bis Apollo 17 ist die Flagge dann immer perfekt. Ja. Also im nächsten Bild sieht man jetzt da ein Fadenkreuz, das nicht wirklich vor dem Bildmaterial ist. Genau. Was ist da passiert? Ein super beliebtes Argument. Schaut auch im ersten Moment wirklich irgendwie sehr, sehr zwielichtig aus. Ne? Also man sieht hier in dem Fall, das ist ein Sensor, der sich auf dem Mondrover befindet und hinter diesem Sensor scheinbar ist das Fadenkreuz. Ne? Diese Fadenkreuze vielleicht, wenn jetzt jemand nicht die Möglichkeit hat mitzuschauen, wir schauen auf ein Foto, wo also das Fadenkreuz, die eigentlich im Foto schon von vornherein drinnen sind. Ich nehme mal an, im Material, ne? Also in Wirklichkeit sind die Fadenkreuze nachher für die Auswertung und die Fadenkreuze befinden sich in der Optik. Das heißt, also okay, in der Optik. Der Linse praktisch, im bildgebenden Teil, wenn der Lichtstrahl einfällt, dann trifft er durch eine Mattscheibe durch, auf der diese Fadenkreuze oben. Okay, also in jedem Fall sollte das Fadenkreuz nicht von etwas, das im Bild sichtbar ist, überdeckt werden. Ne? So wie es hier offensichtlich passiert. Oder was passiert da? Auf den ersten Blick schaut es zumindest so aus. Ja? Ja. Warum es die Fadenkreuze gibt, ist einfach, wenn ich weiß, ich kann mit der Hilfe der Fadenkreuze nachher bestimmen, wie weit die Sachen wirklich auseinander sind, wenn ich den Winkel habe. Ne? Mhm. Also in dem rechten oberen Bild da, in dem Bild Nummer 4, schaut es eben da unten in der Vergrößerung aus, als ob das Fadenkreuz nachher reinmontiert wäre. Ne? Ja. Irgendwie. Oder zumindest irgendwie geschlampt worden ist im Filmstudio, das Fadenkreuz scheint ja hinter dem Objekt zu sein, das kann nicht stimmen. Ja, lässt sich relativ leicht erklären. Am Bild Nummer 5 sieht man eine amerikanische Flagge und rein zufällig ist ja auch ein Fadenkreuz drauf. Und man sieht hier, dass das Fadenkreuz nicht hinter der Flagge ist, sondern dass das ganz normal drauf ist. Und was hier passiert, und das ist der gleiche Effekt, ist, was beim anderen Bild passiert, der weiße Teil ist so hell, dass er ganz einfach das Fadenkreuz überstrahlt. Es wird einfach überbelichtet dort, deswegen sieht man das schwarze Stück nicht mehr. Ne? Man erkennt sehr schön, dass man im roten Teil, der nicht so lichtkräftig ist, das Fadenkreuz noch erkennen kann, im weißen Teil verschwindet. Das ist der gleiche Effekt, wenn Sie sich hinstellen, jetzt im Winter, und sich einen Baum anschauen, und die Sonne steht hinter dem Baum, und schauen durchs Gäste durch, dann werden Sie dort, wo die Sonne ist, die Äste nicht mehr sehen können. Okay. Die Sonne ist einfach so hell, die blendet in Ihrem Auge die Äste aus. Sie können ein Foto schießen, Sie können ein Foto machen, das ist wunderschön, Sie sehen den großen Stamm, Sie sehen die Äste rundherum, aber dort, wo die Sonne steht, in dem Bereich, wird die Sonne einfach die Äste überstrahlen, die verschwinden. Das ist ein ganz normaler Effekt. Na ja, gut. Hast du diesen Effekt jemals replizieren können? Das heißt, mit Fotos, die du auf der Erde geschossen hast, mit einem ähnlichen Filmmaterial, wo dann durch diese Übersteuerung... Ja, das ist ganz normal. Okay. Ist wirklich, ist nichts Außergewöhnliches. Ja. Gut. Ich könnte zum Beispiel, man kann es zum Beispiel beim Mond wunderschön sehen. Wenn der Mond am Abend im Himmel steht, so wie er jetzt die letzten paar Tage war, dann, wo er noch eine schmale, helle Sichel ist, ja, wenn man genau hinschaut, das sieht man erst nach einer Weile, dann erkennt man, dass der Mond sehr wohl eine große Scheibe ist. Am Tag kann man es nicht erkennen, aber in der Nacht erkennt man es dann. Dann erkennt man, dass der Mond eine große Scheibe ist und der dunkle Teil ist nicht ganz dunkel, sondern man nennt das Aschgrau. Der wirkt dann so leicht gräulich. Ja. Und dieser graue Teil ist durch das reflektierte Licht von der Erde, weil die Erde natürlich viermal so groß ist wie der Mond, strahlt das Licht auch zurück und beleuchtet die dunkle Seite des Mondes. Und deswegen ist der Mond doch ein bisschen grau. Am Taghimmel sieht man das nicht, weil das ist natürlich so lichtschwach, dass es im Vergleich zum hellen Himmel vollkommen untergeht. Da kennt man gerade den hellen Teil des Mondes. Aber sobald der Himmel dunkel wird, sehe ich die graue Seite auch. Ja. Das ist genau der gleiche Effekt. Gut, dann gibt es da zwei Bilder von, also anscheinend... Ja, das sind also künstlerische Bilder. Ja. Künstlerische Arbeiten, die den Start der, Das die Landung. Links ist die Landung, und rechts ist der Start der Mondlandefähre. Ja. Was ist an diesem signifikant? Naja, das ist nur halt, man muss fürchterlich aufpassen bei diesen ganzen Bildern. Das sind halt Bilder, wie sich Künstler vorstellen und wie es halt in unserer aller Vorstellung zum Teil auch ist, dass sich die Mondlandefähre mit einem brüllenden Flammenschweif auf den Boden runterstürzt. Ja. Links, man sieht da halt einen riesengroßen Flammenball unten rausbrechen, während sie landet. Ja. Und rechts sozusagen auf dem riesengroßen Flammenstrahl wegreitet, ja, wieder Richtung Apollo-Kapsel rauffliegt. Und das ist in Wirklichkeit nicht so. Absolut so nicht der Fall gewesen. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Diese Bilder sind gemalt worden, bevor die Missionen noch waren. Ne? Und abgesehen davon wird halt sehr oft, werden Sachen natürlich wesentlich dramatischer dargestellt. Wie schaut das aus, wenn die Mondlandefähre ohne Raketenstart landet? Okay, ja? Das heißt, warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil die Leute immer sagen, na, wo ist eigentlich der Krater? Ah, okay. Und warum ist auf dem rechten Beispiel dieser Mondlandeteller, der sich da rechts befindet, warum ist da kein Stauboden? Ja. Wenn die wirklich mit brüllendem Triebwerk runterkommt. Ja? Das Triebwerk war, nachdem die Gravitation des Mondes viel schwächer ist etc., hat dieses Bremstriebwerk, das quasi den letzten Fall abbremst, nicht allzu viel Schub erzeugen müssen. In Wirklichkeit. Richtig. Okay. Also es war im Endeffekt so, dass die Mondlandefähre die letzten 2-3 Meter runtergeplumpst ist. Sie ist runtergefallen. Man hat das Triebwerk vorher abgeschaltet und sie ist runtergestürzt. Das hatte mehrere Gründe. Vor allem der, dass die Mondoberfläche mit ungefähr 1-3 cm Staub bedeckt ist. Man nennt es Regolith, das ist ein ganz feiner Staub, der entsteht aufgrund der Temperaturschwankungen. Der Mond ist, um 300 Grad schwankt die Temperatur, zwischen plus 130 Grad, wenn die Sonne drauf scheint, und minus 70 Grad, wenn er gerade in der Nacht ist. Ja. Und das zerkrümmelt den härtesten Stein über kurz oder lang. Deswegen hat der Mond eine dicke Staubschicht drauf, diesen Regolith. Jetzt hatte man Angst, wenn die Astronauten landen und sie würden dieses Triebwerk bis zum Schluss aufgedreht lassen, dann würden sie den ganzen Staub hochwirbeln und könnten nicht mal entscheiden, wo sie landen, beziehungsweise wann sie aufsetzen, genau. Ja. Und dann könnte ihnen passieren, dass sie das Triebwerk zu lange eingeschaltet lassen und wieder abheben. Und vielleicht noch so weit abheben, dass aber der Treibstoff ausgeht und dann aber abstürzen. Hm. Und übrigens ist das bei Apollo 11 ja fast passiert. Ne? Die sind ja runtergekommen und die hatten zum Schluss nur mehr für ein paar Sekunden Treibstoff drin, weil sie mit dem Landeanflug sich total verfranst haben. Und was zum Beispiel auch keiner weiß, bei Apollo 11 ist ihnen der Treibstoff, die waren ja relativ kurz an der Oberfläche, weil bei ihnen die Abstiegsstufe, also der große Teil unten, da haben die Tanks ein Leck bekommen. Da hat Steine hochgewirbelt und hat ihnen ein Leck geschlagen, den Tank. Das ist jetzt kein Problem für die Aufstiegsstufe, aber man war sich nicht sicher, ob die Aufstiegsstufe nicht vielleicht auch beschädigt war. Ja, und deswegen hat man das relativ kurz gehalten. Man hat gesagt, ja, wenn der Leck drinnen ist und die verlieren Treibstoff, dann kommen die vielleicht gar nicht mehr weg. Ja. Gut. Ja, auf jeden Fall, was halt wichtig ist, kein brüllender Flammenschweif. Ja, und was man auch noch vielleicht ganz gut sieht, an dem linken Bild, wo die Mondlandefähre im landet, an dieser Zeichnung. Für alle, die sich jetzt gerade erst einschalten oder nicht wissen, von welchen Bildern wir sprechen, hier noch einmal, also unter der Ankündigung, beziehungsweise in der Past-Shows-Sektion, dann direkt beim Sendungseintrag, gibt es dann den Link auf dieses Bildmaterial und wir finden es jetzt in der zweiten Reihe, die mittleren beiden Bilder. Bitte. Neben den rot-weißen Streifen. Ja. Neben den rot-weißen Streifen, Und ich meine, die meisten Leute haben wahrscheinlich eh noch die Mondlandefähre im Kopf. Das ist dieses spinnenartige Gebilde. Und das hatte unter diesen Landetälern noch so lange Säulen. Ne? So Drähte, die weggestanden sind. Die waren so über einen Meter lang. Und ich habe mich auch als Kind gefragt, wozu die eigentlich gut sind. Mittlerweile, nachdem ich in der Raumfahrt arbeite, weiß ich es. Eben, die waren sich natürlich nicht so ganz sicher, wie weit es wirklich den Staub hochwirbeln will und würde. Und die größte Gefahr ist eben, dass die mit so viel Triebwerkschub noch landen und dann wieder hochfliegen und dann geht dann der Treibstoff aus und schützt ab. Also sie sind auf Sicht geflogen? Ja, eigentlich schon. Ne? Sie sind auch nicht vollkommen gerade aufgesetzt, sondern sind leicht nach vorne, praktisch leicht schief aufgesetzt. Wie ein Hubschrauber, der nicht perfekt senkrecht runterkommt, sondern noch so ganz leicht nach vorne fliegt auch noch. Ja? Eben damit man dem Staub ausweicht. Und diese Drähte, die da unten wegstehen, die heißen Contact Probes, Kontaktsonden. Mhm. Und sobald die den Boden berührt haben, hat das Triebwerk auf jeden Fall abgeschaltet. Ja. Das heißt, die Raumsonde ist die letzten paar Meter runtergeplumpst. Okay. Deswegen gibt es keinen Krater. Deswegen hat der Boden nicht gekocht, dort irgendwie, weil das Triebwerk einfach gar nicht mehr geleuchtet, gebrannt hat. Ja. Und deswegen gibt es auch keinen Staub auf den Landetälern, weil eben man jegliche Staubentwicklungen vermeiden wollte. Okay. Und auf den nächsten beiden Bildern sieht man dann auch diese Landetäler, die wirklich ganz lustig ausschauen. Also, ja, ganz sauber sind, gell? Na, vor allem auch die Art, wie das gemacht wird. Also da irgendwie dieses Staniolpapier, das da drüber gewickelt ist, das schaut eigentlich. Wenn man das nur als Ausschnitt sieht, dann glaubt man nie, dass das am Mond aufgenommen wurde und ein Teil eines Hightech-Vehikels war. Ja, diese Folie, diese Goldfolie, die heißt Mylar-Folie, Müller-Folie, ist mittlerweile übrigens eine österreichische Domäne, wird also von einer österreichischen Firma erzeugt. für fast alle europäischen Raumfahrtmissionen, kommt aus Österreich größtenteils, die dient eigentlich dazu, um die Temperaturschwankungen abzubuffern. Wie gesagt, das sind 300 Grad. Ja. Aber am Mond gibt es ja keine Lufthülle. Das heißt, es erwärmt sich ja nur der Boden im Endeffekt, ne? Ja, halt, wo man direkt bestrahlt wird. Das ist auch was, auf das ich im zweiten Teil dann eingehen möchte. Unter anderem, genau. Das mit der Lufthülle. Okay, das heißt, auf den letzten Aufnahmen in der zweiten Reihe und den ersten Beinen in der dritten Reihe sieht man also diese Landefüße mit den Kabeln, wo man den Kontakt schon frühzeitig feststellen konnte. Der hat sich nicht in den Boden reingebohrt, ja. Einfach deswegen nicht, weil die Raumsonde nicht gerade gelandet ist, nicht senkrecht, sondern ein bisschen noch nach vorne geflogen ist. Das Zeug ist ihm abgebrochen. Ne? Okay, das heißt, die Erklärung dafür, dass kein Staub drauf ist. Auf dem dritten Bild in der dritten Reihe, da sieht man den Mond Rover. Auf dem zweiten Bild. Das geht nämlich noch in einen anderen Beweis hinein, Okay. der noch sehr beliebt ist. Ja. Das ist eben genau diese Contact Probes. Die haben sehr oft, wenn man sie aus der Seite anschaut, sieht man die Contact Probes nicht. Man sieht aber dann irgendwie so einen komischen Strich beim Landeteller. Mhm. Und da wird dann gerne angeführt, so eine Art wie, na Moment einmal, die haben das wahrscheinlich am Set verschoben. Und dabei diese Schleifspuren hinterlassen. Das sind keine Schleifspuren, sondern das ist die Contact Probe. Oftmals die abgebrochen ist und dann nicht zu sehen ist. Wenn es eine Schleifspur wäre, ich meine, ein bisschen ist es ja wahrscheinlich gerutscht. Mir kommt davor, dass man rechts davon ein bisschen sieht, wie es schon gerutscht ist. Aber das links ist ja definitiv keine Schleifspur, weil das ist ja nicht breit genug. Genau. Naja, also da brauche ich gar nichts von diesen Contact Probes wissen eigentlich. Aber richtig, gut. Ja, aber eben zum Beispiel auf dem zweiten Bild in der dritten Reihe, da sieht man eben so einen schwarzen Strich links von dem Landeteller weggehen. Ne? Ja, ist schon klar, aber das ist ja viel dünner als der Landeteller. Mhm. Also, gut, jetzt aber beim dritten Bild sieht man den Rover, den Reifen. Was fand man da? Genau, da ist es lustig, da habe ich was Spezielles dazugegeben, eben zum Thema Staub. Also um zu zeigen, wie dreckig oder wie staubig der Mond eigentlich ist, das sieht man hier recht gut im dritten und im vierten Bild. Man sieht zum Beispiel rechts einmal den Astronauten, wie der dreckig ist auf der Vorderseite, der ist ganz grau, ne? Mhm. Das ist jetzt irgendwie Widerspruch, da denkt man sich, Moment einmal, zuerst erzählt haben wir, die Landeteller haben keinen Staub, warum ist der Astronaut so dreckig, ja? Und wie gibt's das? Das ist wiederum aufgrund der Reifen von dem Rover. Mhm. Und natürlich auch, weil die natürlich in dem Mondgestein gearbeitet haben. Die haben Löcher gebohrt, die haben Bodenproben genommen. Ich verstehe, also der hat ja wohl Staub aufgewirbelt. Natürlich. Die haben Staub aufgewirbelt und vor allem dieser Staub biegt sofort. Der ist elektrostatisch. Mhm. Deswegen wollten die auch zum Beispiel nicht beim Landen diesen Staub aufwirbeln. Ne? Gut, aber wenn das elektrostatisch ist, wäre das ja wiederum ein bisschen fraglich, warum man sich dann nicht auch am Landefuß festgeklebt hat. Weil das Triebwerk vorher abgeschaltet worden ist. Es hat fast keine Staubentwicklung gegeben. Aber, ja gut, aber ohne jetzt pingelig sein, so wenn diese Landing Probes schauen aus so halber Meter oder so, ja? Ja. Das heißt, es ist relativ kurz, bevor das Ding gelandet ist, abgeschalten worden. Und das hat gereicht, dass die Staubentwicklung... Ja. Gibt ja keine Lufthülle. Das vergessen die Leute immer. Ah. Es gibt am Mond keinen Wirbel. Ah. Es gibt keine Verwirbelungen, es gibt keine Lufthülle. Habe ich jetzt auch vergessen. Okay. Gut. Man sieht es schön am Rover. Wenn der Rover durch die Wüste fährt, da gibt es einige nette Filme, also Wüste, durch diesen Mondstaub. Ja. Der Staub, der... Eben nicht durch die Wüste, ne? Der wirbelt nicht, der fällt. Der wird hochgewirbelt, so in Art, der fliegt hoch und fällt auf einer perfekten Wurfparabel wieder auf den Boden runter. Und deshalb ist der Astronaut schmutzig. Genau, deswegen ist der Astronaut erstens dreckig und zweitens, man sieht es links in dem Bild, sehr schön im dritten Bild, Da sieht man diese orangenen Kotflügel. Ja. Beim rechten Bild. Und beim linken Bild sieht man auch, dass diese orangenen Kotflügel sind. Aber beim rechten Bild, da sind wir jetzt schon beim vierten in der dritten Reihe. Ja? Genau, das ist das, wo man den orangenen Kotflügel sieht mit dem Astronauten. Ja. Ja. Aber links daneben ist noch eins. Und wenn man da genau hinschaut, sieht man so weiße Flächen, bei dem Kotflügel draufgeklebt sind. Ja. Ja, das ist... Das ist Improvisation, und zwar haben die Ingenieure der NASA das relativ falsch berechnet gehabt, wie stark der Staub aufgewirbelt wird. Und die Astronauten waren das war total unangenehm, weil die haben fast nichts gesehen ab gewissen Zeitpunkten. Und deswegen haben sie einfach Flugplan genommen, abgerissen, und haben von dem Flugplan die Deckblätter genommen und die mit Tick sozusagen da angepickt, um den Kotflügel zu verlängern. Ja, okay. Das ist das, was man da sieht, ja, das ist irgendwie witzig. Ja. Ja, spricht auch nicht gerade dafür, dass es in Hollywood gedreht wurde. Weil dann... Nein, wenn man sowas macht, macht man es gut, oder? Und nicht irgendwie so komisch lampig. So, dann kommt eins meiner Lieblingsbilder. Wir sind jetzt also in der vierten Reihe beim ersten Bild. Jetzt sind wir bei dem netten Bild, wo man den Schatten von dem Astronauten sieht, wo die Sonne im Rücken von dem Astronauten steht. Genauso wie man es halt gelernt bekommt von Papa, nicht? Wenn du ein Foto machst, schau immer dafür, dass die Sonne in deinem Rücken ist. Ja. Na, das macht der brav da. Und der fotografiert da hinten den Rover und der fotografiert da hinten das Landemodul. Ist übrigens die letzte Mission gewesen. Und man sieht seinen schönen schwarzen Schatten und man sieht komischerweise, dass der Mondschatten, also dass der Mond nicht perfekt grau ist, die Mondoberfläche, sondern um seinen Kopf herum so ein bisschen heller wird. Ne? So ein Halo hat man da. Ja. Ja. Das ist der Halo-Effekt vom Mond. Da muss man eins wissen, der Mond hat ganz interessante Oberflächeneigenschaften. Durch die vielen Einschläge sind lauter kleine Glassplitter entstanden. Diese Meteoriten, die da aufschlagen, die kochen den Boden richtig stark auf und es entsteht eine Art Glas. Wie kleine Katzenaugen sind die, ja? Und die reflektieren das Licht sehr stark. Wenn man sich mal den Mond anschaut, wie er immer dicker wird und immer größer wird und dann wieder abnimmt am Himmel, dann wird man feststellen, dass er einen Tag vor Vollmond, zum Vollmond und einen Tag nach dem Vollmond extrem hell erscheint. Ja. Wenn man ihn mit einem Teleskop anschaut, dann brennt er richtig die Augen raus, so hell ist er. Das ist dieser Katzenaugeneffekt. Wenn die Sonne genau im richtigen Winkel drauf scheint, also fast 90 Grad hat, dann wird der Mond extrem hell. Mhm. Und das ist ja nicht mehr nur grau, sondern wird extrem hell, weil er noch zusätzlich reflektiert durch diesen Katzenaugeneffekt. Ja. Jetzt nur mal kurz, Bild sehr gut, ja? Welchen Halo-Effekt sprichst du da jetzt an? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich sehe. Du siehst den Kopf von dem Astronauten, wie er da steht und fotografiert im Moment, Schatten. Moment, ja? Das muss vergrößert dann schon, ja? Ja, und dann siehst du eigentlich, wenn du links schaust, am linken Rand von dem Bild, siehst du, dass der Mondstaub relativ dunkelgrau ist mit diesen kleinen Steinchen da. Ja, okay. Ja, aber wenn du in einer Linie über seinem Schatten raus siehst, siehst du, dass der Mond da viel, viel heller ist. Ja. Und das ist dieser Halo-Effekt, weil einfach da diese Katzenaugen zurückreflektieren. Diese kleinen Glassplitter im Mond. Warum wird dann die Oberfläche da heller? Ist das wegen einem Blitz oder was? Nein, da ist kein Blitz. Die brauchen keinen Blitz. Die haben die Sonne, ne? Die haben keine Wolken. Ja, okay, aber da sind lauter kleine Glasstückchen drinnen. Und ein paar dieser Glasstücke ist wie eine Wasseroberfläche, wenn du gegen die Sonne schaust. Ne? Ein paar haben immer den richtigen Winkel und reflektieren gerade perfekt. Oder wie Eiskristalle auf Schneefeld. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie kommt dieser... Wo kommt das Meer an Licht her, das jetzt reflektiert wird? Das Licht kommt von hinten. Ist das die Brechung oder was? Ja, es sind praktisch kleine Glassplitterchen vor dir und ein paar davon liegen perfekt und reflektieren das Licht. Und deswegen wird es dort heller. Ja, aber die Glasscherben gibt es ja dann links davon auch, wo es dunkler ist. Ja, aber die haben eben den falschen Winkel zu dir. Deren Lichtstrahlen gehen links an dir vorbei, die treffen dich nicht mehr. Ah, okay. Das soll dem zeigen, wie scharf das ist. Ne? Das geht nur um ein paar Grad. Eben beim Vollmond. Vollmond passt genau, Tag vorher passt genau, Tag danach passt genau, 4 Tage vorher passt nicht mehr genau. Das heißt, auch die Kameralinse, dadurch, dass diese Reflexion so stark gerichtet ist, nimmt auch die Kameralinse das auf. Die sieht das auch. Das heißt, unser Auge sieht es und die Kamera sieht es auch. Und jetzt kommen wir zurück zum ersten. Interessanter Effekt, aber warum hätte es beweisen sollen, dass sie nicht am Mond waren? Nein, weil das ist die Erklärung für das erste Bild. Ganz oben. Ja. Da habe ich erst einmal gesagt, okay, da wirft sich der Schatten interessant, ja, was erklärbar ist. Aber das zweite ist, da kommen die Leute immer nachher und sagen, Moment einmal, der Mond hat nur eine Lichtquelle und hat keine Atmosphäre, ja. Dementsprechend müsste die Radkappe von dem Mondrover, die im Schatten liegt, vollkommen schwarz sein. Ah. Die leuchtet aber, siehst du das? Ja. Okay, wieder durch die Reflexion, deswegen, oder wie? Weil das Licht durch diesen Halo-Effekt zurückgebrochen wird. Ah, okay. Das ist die Schattengeschichte, wo die Leute immer sagen, man dürfte eigentlich, wenn etwas im Schatten ist, müsste das wirklich total schwarz sein am Mond. Ist es aber nicht aufgrund des Halo-Effekts, weil ein bisschen Licht doch immer zurückgeworfen wird von diesen Glassplittern. Ah. Also ein paar liegen gerade irgendwie so da, dass sie genau das auf den Reifen zurückreflektieren. Genau. Ah, okay. Du hast dir das ja sehr genau angeschaut, muss ich schon sagen. Ja. Wir haben schon viele Fragen zu diesem Thema bekommen. Ja, gut, sehr gut. So, jetzt sind wir in der vierten Reihe wieder. Beim zweiten Bild. Ja, wir kommen nochmal zu diesem Bild zurück mit dem Halo-Effekt. Was man noch schön sieht und was auch sehr gerne angebracht wird als Beispiel ist, wo sind eigentlich die Sterne? Ne? Genau, das wollte ich nämlich fragen. Richtig, wo sind die Sterne? Na, das frage ich dich. Warum siehst du keine Sterne? Ich weiß es nicht. Ist es auch wieder wegen der Verschlusszeit, weil der Mond so stark reflektiert, dass ganz genau. Weil das Licht so hell ist dort. Der Mond ist in Wirklichkeit ein total dunkler Planet. Also der hat, ich sage wirklich bewusst fast Planet zu ihm, Doppelplanet mit der Erde gemeinsam. Der Mond hat, glaube ich, ein Rückstrahlungsvermögen von ungefähr 6%. Also nur 6% des Lichtes kommen zurück. Er ist fast kohlrabenschwarz oder ist er dunkelgrau, wenn man oben steht. Ja? Aber natürlich, es ist trotzdem eine riesengroße Fläche vor dir und die reflektiert natürlich trotzdem noch genug Licht zurück. Ja? Okay. Aber das Komische ist ja... Dagegen keine Lichtpunkte. Ja. Das Komische ist aber, dass man auch bei Außenaufnahmen des Space Shuttles etc. nie Sterne sieht. Genau. Ist das aus demselben Grund? Schon Sterne sehen, musst du mal ganz genau schauen. Wenn du im IMAX bist, vielleicht gibt es es ja wieder, Mhm. Ist ja, glaube ich, jetzt in Konkurs gegangen, soll aber doch noch gerettet werden. Wenn du im IMAX bist und die filmen halt nicht die Sterne, ne? Die filmen ja die Erde normalerweise, ja? Dann ist die Erde ja extrem hell, ne? Die weißen Wolken und das Wasser, das reflektiert ja alles die Wüste. Das heißt, die haben die extrem kurze Belichtungszeit, vielleicht, ja, was werden sie haben? 300 Sekunden, 500 Sekunden, 1000 Sekunden? Naja. Das reicht nicht, also um Sterne zu filmen. Okay, okay. Um Sterne, also die paar Sekunden, ja. Das kommt also dadurch, dass da sehr starke Lichtquelle im Verhältnis doch da ist und dadurch die Verschlusszeit. Ja, klar. Okay. Tun wir weiter, weil wir müssen da, es gibt noch vieles zu besprechen. Na, wir kommen eh schon sehr weit. Das nächstes Bild ist sehr schön, das habe ich sehr gern. Das ist vielleicht das europäischste Bild von allen. Die Amerikaner sind ja bekanntlich extrem flaggenversessen, ne? Honor the Flag und sonstige Sachen. Und der John Young, obwohl er eigentlich ein Militärpilot ist, der ist da relativ locker vom Hocker gewesen. Die Flagge wurde bei Apollo 14 fleißig, bei Apollo, weiß nicht, war 16 war, glaube ich, fleißig gehisst. Und was macht der Bursche? Der springt in die Höhe und salutiert, wenn die Höhe springen. Sieht man da vielleicht nicht so gut, aber er ist ungefähr so 1,5 bis 2 Meter hoch. Ja. So, jetzt kommen dann so gescheite Herrschaften und sagen, oh, Moment, auf der Erde springt einer locker 2 Meter. Naja, ich muss verstehen, es ist ja durchaus immer gut, wenn man Sachen hinterfragt, ne? Also. Ja, ist okay. Ist okay. Aber das ist relativ leicht zu widerlegen. Ja. Ne? Also sagt einer, auf der Erde springst du 2 Meter hoch, am Mond ist die Schwerkraft nur 1/6. Dementsprechend müssen diese durchtrainierten Menschen locker 12 Meter hoch springen können. 6-mal da hoch. Ja. Naja, mit ein bisschen logisch nachdenken kann man sofort sagen, das kann nicht stimmen, weil die 2 Meter, die bei uns die Menschen auf der Erde springen, die springen sie mit einem Flop, ne? Ja, vor allem ohne Raumanzug. Ja, aber vor allem mit der Rückenlage, ne? Du springst halt in der Rückenlage über seinen, über den Hochsprung. Also, ja, na klar. Ja. Aus dem Stand hochspringen kannst du vielleicht einen halben Meter oder dreiviertel Meter, wenn du Skispringer bist. Ne? Ja, abgesehen davon ist natürlich. Ja. Ja. Und ich kenne den Harrison Schmitt recht gut. Das war einer der letzten Astronauten, der am Mond um war. Und die haben den natürlich auch einmal gefragt, sag mal, wie hoch kannst du am Mond wirklich springen? Ne? Und der hat gesagt, du kannst wahrscheinlich locker 5 Meter hochspringen. Ja? Aber du willst das nicht. Mhm. Das Problem ist, du bist ja mit dem Raumanzug bepackt und bist nicht austariert. Du hast auf dem Rücken dieses Lebenserhaltungssystem mit dem Sauerstoffgerät. Ja. Und du hast eine Rückenlage, du bist rückenlastig. Ja, und wenn du hochspringst und du machst es schlecht, dann landest du am Rücken wie ein Käfer. Aha. Du kommst da wieder hoch, aber das Problem ist, wenn du becherst und fliegst auf einen Stein, ist dein Sauerstoffgerät kaputt. Ja, ist relativ schnell tot. Also wird es das machen, wenn es nicht sein muss. Ne? Aha. Wenn wir gerade bei Schwerkraft sind und ein Sechstel nur ein G haben und man kann viel höher springen, sieht man da rechts diesen Mondrover. Rechts ist jetzt welches Bild? Rechts von dem springenden Astronauten. Wir sind jetzt in der vierten Reihe im dritten Bild. Vierte Reihe, drittes Bild, ja. Ja, wir nähern uns schon langsam dem Ende der Bilderchen. Und da sieht man den Mondrover. Und was ganz interessant an dem Mondrover ist, was die wenigsten Leute wissen, der Rover wurde wirklich nur für den Mond gebaut. Und der ist auf der Erde so filigran gewesen, dass er unter seinem Eigengewicht zusammengebrochen wäre. Oh. Ja, der ist ja 1/6 Schwerkraft konzipiert gewesen. Ne? Ist klar, ich schleppe ja nicht was Gottes Kilo mit, für nichts und wieder nichts. Also, wenn man auf der Erde einen Mondrover sieht, einen richtigen, dann hat er immer seine Unterstützungsstruktur. Da unten sieht man seine graue Struktur. Das ist, damit der Mondrover nicht zusammenbricht. Ja. Und wenn wir beim Mondrover sehen, ist ein beliebtes Argument die Frage, ja Moment, der Rover ist ja viel zu groß, der passt doch nie in die Mondlandefähre. Ja, dann hat man halt zusammengeklappt, ne, wie man dann am nächsten sieht man da sieht. Rechts, Picknick à la NASA, man kann ihn sehr wohl sehr gut zusammenlegen. Ja. Ne? Gut. Und man sieht dann weiter unten in der fünften Reihe, ist jetzt glaube ich schon, 1, 2, 3, 4, 5, erstes Bild links, wie er in der Mondlandefähre verstaut wird. Ja, das heißt, das ist ein... Apollo 15, ja. War eigentlich eine recht praktische Erfindung, wieso hat man den eigentlich nie in Serie gegeben? Naja, gut. Naja, die Amerikaner haben es nicht so mit Elektromobilen bis jetzt, vielleicht ändert sich das mit dem... Ja, vielleicht. Genau, Solarbetrieb auch, ne? Also. Ja, nehme ich einmal an, oder? Ja, eine nette Geschichte. Der war nicht der mit Batterien. Ah, okay. Die waren nicht so lange oben, die waren oben maximal eine Woche. Ah. Naja, heute wird es vielleicht schon gehen. Gut, am nächsten Bild, am zweiten Bild in der fünften Reihe, was sieht man da? Siehst du wieder den Rover und man sieht also so, Sachen, die mit A, B und C bezeichnet sind. Ja. Und das ist eigentlich nur, um zu zeigen, dass also sehr viele ferngesteuerte Kameras auf diesem Rover speziell oben waren. Ja, das ist also von Apollo 15 und man sieht, dass da, dem Rover, also, dass da zwei Kameras am Rover oben sind, die B- und die C-Kamera und die A-Kamera befindet sich auf der Brust vom Astronauten. Ja. Das ist halt, wenn man sich oft fragt, Moment einmal, ich sehe da alle beiden Astronauten, wer sollten das Foto geschossen haben? Ja? Aha, okay. Naja gut, war halt eine ferngesteuerte Kamera. Ne? Gut. Die ist von der Erde ferngesteuert worden. Aha. Ja, und dann kommen wir schon eigentlich zu den letzten paar Bildern. Da sieht man einen wunderschönen Start von einer Saturn 5, ne? Links also Menschenmassen, die bei Cape Canaveral stehen und den Start beobachten. Dann sieht man, wie die Saturn 5 durch die Wolken durchsticht und davon fliegt. Das ist eben Apollo 14 gewesen. Also auch wenn es jetzt nicht wirklich bis zum Mond geflogen ist, diese Rakete, die man da sieht, dann wäre das dennoch ein teurer Hoax gewesen, weil man hätte sie dann quasi in der Umlaufbahn halten müssen und oder wie auch immer. Ja, naja, das führt jetzt automatisch zum nächsten Punkt. Ja. Also dann gibt es dann die Aussage und sagt, okay, alle diese Sachen mit der Mondlandefähre, die wir dann in der letzten Reihe ganz links sehen, ja, das ist vom Test der Mondlandefähre, ja. Ja. Die waren ein Trick und die waren nie am Mond, die haben das alle in der Erdumlaufbahn gedreht, ja. Und dann leite ich automatisch mit der Glatze da rechts weiter, ja. Genau, das habe ich mir nämlich beim Durchsehen die Bilder einfach angeschaut. Ich habe aber nicht gewusst, was deine Kommentare dazu sein werden. Da sieht man wirklich eine Mondfähre über einem Planeten, der Wolken hat, sprich nicht der Mond ist. Nein, das ist die Erde, das ist vom Test. Das ist von den ersten Tests, bevor sie natürlich zum Mond geschossen haben. Ja. Das war Apollo 9 und 10, also 9 war es, ja. Und dann hast du da rechts eben den Herrn Khrushchev sitzen. Und da sieht man sehr schön die Landefühler. Ja, da sieht man auch die Contact Probes. Ja. Ja. Und da hat Herr Khrushchev im vorletzten Bild in der letzten Reihe. Ja, da sitzt der Herr Khrushchev, der ja berühmt geworden ist mit so einer Ding, wo er in der UNO-Generalversammlung gesessen ist und mit dem Schuh auf den Tisch geklopft hat, weil sie nicht reden lassen wollten. Ne? Ja. Da sieht man den Schuh vor ihm sitzen, auf dem Tisch stehen. Ja. Da hat man dieses Schild, Union of the Soviet Republic, bla bla bla, und unter ihm steht der Schuh, mit dem er gerade auf den Tisch getroschen hat. Ja. Ja. Und hinten ist einer, der lächelt noch gerade fürchterlich und haut sich entsetzlich ab. Ja. Und ich sag da ganz trocken, ja, für die ganze Hoax-Geschichte, da muss man eins sagen, glaubt irgendwer allen Ernstes, dass die Russen da zugeschaut hätten und sich in der Nase hätten herumführen lassen? Die hätten das doch sofort gesehen mit dem Radar, wenn die nicht wirklich zum Mond geflogen wären. Die Frage ist natürlich, warum die Russen nie zum Mond geflogen sind. Ne? Nur weil deren Rakete schon dort ist leider dann explodiert. Ah, okay, aber sonst haben sie es. Sonst waren sie schlecht unterwegs. Ja, also warum sie die Rakete nicht gehabt. Bitte? Sie haben ein Mondprogramm gehabt, auch wenn sie nachher alles geleugnet haben. Aber sie haben leider eine große Mondrakete gehabt, das war die N1. Super witzige Rakete, nur leider hat die nie funktioniert. Mhm. Und deswegen haben sie es nicht geschafft. Ohne die Rakete kommt es nicht hin. Ne? Aber die Russen, wie gesagt, die hätten da sicher nicht zugeschaut, ja, und hätten nachher dann gesagt, na gut, okay, sagen wir halt jetzt die Gewinner, ja, wenn irgendwas mit unlauteren Dingen vorgegangen ist. Ja. Sicher nicht, ja. Mhm. Und am letzten Bild sieht man, wie alle Astronauten fröhlich versammelt im Hollywood-Studio herumhüpfen, oder was sieht man da? Naja, das letzte Bild ist jetzt einfach nur mal der ultimative Test, ob alle brav aufgepasst haben. Da stelle ich jetzt einfach die Frage, ist das letzte Bild jetzt echt oder nicht? Was meinst du? Ich meine nicht, dass es echt ist. Genau, richtig. Es waren immer nur maximal 2 Mann am Mond und nicht irgendwie 20 oder sonstiges. Ja. Ne? Aber man sieht, dass man mit Fotomontagen alles machen kann und wie man dem unbedarften Auge etwas vorgaukeln kann, was gar nicht stimmt. Ja, dieses Argument geht jetzt in beide Richtungen. So könnte man vorgaukeln, dass wir am Mond waren oder auch, dass wir nicht am Mond waren. Ja, aber da muss ich eben sagen, links daneben sitzt der Glatzer, der mit dem Schuh auf dem Tisch. Ja. Der ist wahrscheinlich der ultimative Schiedsrichter gewesen, der sich sicher nicht gern hätte an der Nase herumführen lassen. Ja. Die Pravda und die Svestia und wie sie alle heißen, die hätten mit großen Lettern geschrieben, die waren ja nie am Mond. Ja, ja, vielleicht haben sie es geheim gehalten, vielleicht haben sie die Russen alle mitgekriegt. Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Okay. Ich glaube nicht, dass Unternehmer Nein. Capricorn gegeben hätte. Also ich wollte meine persönliche Meinung nicht gleich am Anfang der Sendung outen, aber meiner Meinung nach waren wir ganz sicher am Mond. Und ich finde es ja ganz großartig. Das war also, wenn man, das war wirklich tolle Leistung eigentlich. Und diese Geschichten, dass man nicht am Mond war, die finde ich eigentlich meistens, weiß nicht. Eine Riesenleistung, wenn du das überlegst. Bitte? Die haben einen Bordrechner gehabt, an Bord von den Dingern, ja. Der lässt sich vielleicht heutzutage mit einem, ja, ich weiß nicht, mit einem Tamagotchi vergleichen oder mit einem besseren Taschenrechner. Ja, ja, klar. Aber okay, die haben halt sicher alles am Boden gerechnet, natürlich, ja. Mhm. Dann natürlich haben die relativ viel Risiko auch auf sich genommen bei der ganzen Angelegenheit, aber das kommt vielleicht ganz am Anfang jetzt zu deinem ersten Statement zurück, warum wir nicht wieder hingegangen sind und warum das damals möglich war. Das war natürlich in der Zeit des Kalten Kriegs, ne? Das Ganze war ein politisches Programm. Es ist darum gegangen zu zeigen, ich habe die besseren technologischen Ressourcen, ich kann meine Leute besser motivieren, ich habe das bessere System. Kapitalismus gegen Kommunismus, wer ist besser? Wer kann seine Leute besser mobilisieren? Wer kann mehr Geld auf die Beine stellen? Das Apollo-Programm hat auf heutzutage umgerechnet an die 100 Milliarden Euro gekostet. Nicht billig, ne? Wenn man sich überlegt. Ja. Und hat doch uns viel gebracht, ja, auch wenn es nicht so wirklich offensichtlich immer ist. Ja. Kommen die berühmten Deflon-Pfannen, das ist der größte Blödsinn der Weltgeschichte, ja, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber die Computer zum Beispiel, so die Mikrochips oder sowas, diese Miniaturisierung der Elektronik, ohne die Raumfahrt hätte man das nicht. Ja. Da ist man nur ein ganz schönes Stück weiter hinten. Da könnten wir unsere ganzen Handys, unsere ganzen Computer, das könnte man alles vergessen. Zum Beispiel. Und was man vielleicht noch vergessen könnte, was die Leute am wenigsten wissen, das Stichwort Qualitätsmanagement, das eben ein Auto, wenn man es heutzutage kauft, doch normalerweise in 9 von 10 Fällen ganz gut funktioniert. oder halt, dass auch ein Kühlschrank, den man kauft, nicht gleich wieder kaputt ist und auch ein Ofen und dass diese Dinger alle doch relativ lange leben. Das hat man eigentlich alles größtenteils der Raumfahrt zu verdanken, auch die Luftfahrt. Ja, nein, keine Frage, ein Riesenschub. Und es ist von diesen 100 Milliarden Euro, die es gekostet hat, das ist, glaube ich, vielfach zurückgekommen durch völlig neue Wirtschaftszweige, die sich ergeben haben, wie zum Beispiel die Heimcomputer in den 70ern, und also späten 70ern und frühen 80ern. Die wären ganz sicher nicht möglich gewesen, wenn man nicht irgendwann einmal gezwungen gewesen wäre, auf extrem kleinen Raum extrem hochleistungsfähige, für damalige Begriffe, Computer zu bauen. Und also ich bin, persönlich bin ich der Meinung, dass es wirklich viel, viel besser wäre, ein Zehntel der derzeitigen Rüstungsausgaben für die Raumfahrt zu verwenden. Weißt du, was pro Jahr ungefähr für Rüstung ausgegeben wird? Ja, ja, also unglaubliche Summen. Und wenn wir ein Zehntel davon verwenden würden, dann würden wir jetzt Hilton am Mars stehen haben. Also bin ich davon überzeugt. Ich glaube, dass 2001 Stanley Kubrick eine durchaus realistische Vision war, dieser Film. Wenn die Geschwindigkeit der Entwicklung in den 60ern und 70ern genauso weit gegangen wäre, wie sie in den späten 60ern passiert ist. Genau. Ist sie aber nicht. Und es gibt dazu sehr viele Verschwörungstheorien natürlich, warum sind wir nicht zurück auf den Mond gegangen. Im Chat hat auch jemand einen gewissen Herrn Ingo Swann angesprochen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Mhm. Ingo Swann ist ein Remote Viewer. Remote Viewer, sagt ihr was? Nein. Das sind also, da gab es ein offizielles Programm des Verteidigungsministeriums in den USA, die also Leute darin ausgebildet haben, Remote Sensing bzw. Remote Viewing zu betreiben, wo also durch, ja, man hat einfach Medien geschult, Dinge zu sehen von Orten, an denen sie nicht waren. Ist das ungefähr eine Erklärung? Weißt du, von was ich spreche? Klingt sehr hysterisch, ja. Okay. Ja, es ist, das hat anscheinend wirklich funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Und der Vater dieser Geschichte war Ingo Swann und er hat auch den Mond Remote Viewed. Und dort, wo ich das jetzt aufbringe, ist also, dort gibt es also unglaubliche Behauptungen, die dieser Mann da natürlich aufstellt, von Dingen, die er dort gesehen haben will. Ist es denn wirklich so unwahrscheinlich, dass im Geheimen, du hast vorher das Militärbudget weltweit angesprochen, wenn man jetzt das Black Budget anspricht, der Amerikaner, dann sprechen wir da von Trillionen von Dollar. Wirklich, nämlich, also ich glaube 4 Trillionen sind da letztens unaccounted gewesen. Also 400 Milliarden Dollar. Und damit kann man doch schon ganz schön was bauen. Ist es denn so unwahrscheinlich, dass die Amerikaner sehr wohl noch immer oder auch danach noch am Mond waren, nur in Black Projects? Also ich muss einmal sagen, von 4 Trillionen habe ich noch nichts gehört. Ich weiß nur, dass es vor einigen Jahren, vor 2-3 Jahren, das gesamte Rüstungsbudget der Welt ungefähr 800 Milliarden Dollar waren in einem Jahr. Was also eine erklägliche Summe ist, ne? Wenn du das überlegst, 100 Milliarden fürs ganze Apollo-Programm über 10 Jahre, nicht schlecht. Also wenn das wirklich so ist, dann wundert mich die Zahl jetzt auch, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass also letztens wir haben einen ordentlichen Savings-Account, meinst du, ne? Gut, ja, haben so ordentliche Sparbücher irgendwo. Naja, also es gibt einfach Geld in den USA, die in schwarze Projekte fließen, wo man im Nachhinein einfach nicht mehr nachvollziehen kann und soll natürlich auch, weil da geheime Forschung betrieben wird, wohin das Geld geflossen ist. Und ich glaube, das war wirklich in dieser Größenordnung, aber ist ja auch egal. Es ist jedenfalls Unsummen fließen auch in schwarze Projekte und dann natürlich auch offiziell in Militärprojekte. Ich stelle jetzt mal ganz trocken die Frage, was bringt das dir? Bringt mir was? Naja, nehmen wir an, dass sie wieder am Mond oben waren. Ja. Was haben sie davon? Naja, gut, es gibt schon, kann es vielleicht sein, dass man strategisch sich Vorteile erwartet, wenn man zum Beispiel am Mond Strahlenwaffen etc. Also es war so, dass man in den 60er, 70er Jahren, da ist auch dieser Mondvertrag dann rausgekommen von der UNO, da gab es halt dann schon irgendwie so Diskussionen, wie natürlich der Mond wäre genial, wenn ich da Nuklearwaffen stationiere, ne? Dann könnte ich, wenn mich die UdSSR zum Beispiel beschießt, dann kann sie mich am Mond nicht beschießen, weil ich einfach zu weit weg bin. Ja? Ja. Und dann hätte ich zum Beispiel so eine Art, ich beobachte am Mond halt, beobachte, was auf der Erde passiert und kann dann noch immer vom Mond zurückschlagen. Ja? Mhm. Aber das ist sowas von widersinnig, weil im Endeffekt hat sich das mit den ganzen U-Booten überholt. Also du kannst einfach ein Nuklear-U-Boot bestücken mit so vielen Nuklearraketen, wie du willst. Das versteckt sich irgendwo, das findet kein Mensch mehr. Ja? Und das packt halt in der Haustür. Das heißt einfach taktisch bringt es das nicht am Mond. Und für Forschungszwecke zum Beispiel? Mensch, ja. Warum? Man macht sehr viel Aufwand, um Forschung zu betreiben? Ja, zum Beispiel, man könnte die ISS durch eine Mondbasis setzen. Wäre sicherer, wäre Ja, man kommt von, ne? Das ist das einzige Problem. Ne? Zur ISS fliegst du ungefähr Also du darfst eins nicht vergessen, die ISS fliegt zwischen in 350 bis 450 Kilometer Höhe um die Erde. Das ja, okay. Man befindet sich im Magnetschutzschild der Erde. Ja. Das heißt, wenn die Sonne einen Ausbruch hat, einen Sonnenstrahlungsausbruch, dann ist man in der Raumstation noch immer relativ gut geschützt, weil das Magnetfeld dich zumindest schützt. Du bist gut, aber man kann das Atmosphäre, ja. Aber das Magnetfeld schützt dich. Am Mond bist du dem voll ausgesetzt. Ja, man kann das ja entsprechend abschirmen. Ja, gut, das kostet aber Unsummen. Ne? Muss wieder Masse mitschleppen, Wasser mitschleppen. Ja, Moment, Wasser mitschleppen. Zum Beispiel, man hat ja auch Wasser am Mond gefunden, bei den Polen. Ne? Vor ein paar Jahren. Man hat Wasserstoff gefunden, ja. Na, was ich gehört habe, hat man wirklich Eis gefunden. Da gibt es ja keinen Unterschied. Man hat Wasserstoff gefunden. Das kann man an dieses Spektrometers erkennen, aber du weißt nicht, in welcher Form der Wasserstoff ist. Es ist anzunehmen, dass es Eis ist, aber solange wir das nicht wissen, können wir es nicht hundertprozentig sagen. Ja? Ja gut, aber ich meine, das kann man ja herausfinden und wenn es dann Wasser am Mond gibt, dann wäre es doch viel sinnvoller, dort als eine Basis aufzuschlagen, weil einer der wichtigsten Grundstoffe hat man dann schon. Aus Wasser kann man dann ziemlich alles gewinnen. Ne? Sauerstoff, indem man Solarenergie verwendet. Und das kannst du im Mond auch aus dem Mondstein holen, das ist wurscht. Ja, zum Beispiel. Also man hat einfach Ressourcen, die hat man bei einer Raumstation nicht. Ist richtig, ja. Ja. Da gebe ich dir absolut recht. Ja. Aber also, ich muss jetzt mal das klarstellen, sonst glauben die Leute vielleicht, ich bin ein Mondstationsgegner, ich bin absoluter Mondstationsbefürworter. Hm. Allerdings muss man sagen, die Raumstation und eine Mondstation sind komplementär, die decken gegen sich gegenseitig ab. Ja? Weil was du auf der Raumstation zurzeit machst, ist Schwerelosigkeitsforschung. Von der wissen wir gar nichts, weil natürlich auf der Erde, auf der wir leben, ist immer Schwerkraft. Ja. Und in der Raumstation oben haben wir Schwerelosigkeit. Und die werden wir am Mond auch nicht haben, am Mond haben wir auch ein bisschen Schwerkraft. Das heißt, willst du die Schwerelosigkeit erforschen, willst du wissen, wie Menschen auf die Schwerelosigkeit reagieren, willst du wissen, wie sich Kristalle verändern, willst du wissen, wie Prozesse ablaufen, wie Verbrennungen ablaufen, etc., etc., musst du in die Schwerelosigkeit gehen, also auf die Raumstation. Okay. Aber das zum Beispiel, am Mond nicht. Ja. Wofür der Mond perfekt geeignet ist und warum ich auch den Mond nicht gern haben will mit einer Mondstation, sind zwei, drei Gründe. Der erste ist, das ist Mond, Südpol und Mond, Nordpol, soll es Krater geben, die permanent im Dunkeln liegen. Die müssten ungefähr so kalt sein wie 40 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Das heißt, dort müsste es Wassereis geben von den ganzen Einschlägen. Vermutlich der Wasserstoff, den man gesehen hat. Dieses Wassereis ist Jahrmillionen bis Jahrmilliarden alt. Das heißt, es ist das perfekteste Geschichtsbuch, das man sich vorstellen kann. Ne? Je tiefer ich runtergrabe, wie in Grönland, ist es halt dort, dass ich dann Millionen bis Milliarden Jahre in die Geschichte des Sonnensystems reingrabe. Und feststellen, wie die Sonne vor Milliarden Jahren funktioniert hat. Ja? Ob sie da schon genauso heiß war, wie das innere Sonnensystem ausgesehen hat, etc., etc., etc. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn ich mich da reinstelle mit einem Infrarotteleskop, das also Wärmestrahlung registriert, dann mache ich das nicht einmal kühlen. Was super ist, weil es ist momentan das größte Problem, was die Lebensdauer begrenzt. Und das dritte ist, auf der Mondrückseite, also auf der entfernten Seite von der Erde, dort wo die Erde niemals zu sehen ist, ist der nächste ruhige Platz innerhalb des Sonnensystems. Denn unsere ganzen Sender, so wie auch Grob FM, wir verseuchen ja unsere ganze Umgebung mit unserer Ultrakurzstrahlung. Die geht ja auch in den Weltraum hinaus. Ja. Ja. Das ist natürlich, stört mich jetzt nicht wahnsinnig, aber wenn ich natürlich einen Radioastronom bin, der sich jetzt in den Kopf setzt, dass er genau auf der Frequenz von 92,4 MHz 92,6, ja. 92,6 MHz jetzt diesen Stern beobachten will, dann wird er gerade uns zwei da quatschen hören. Ja. Und wird sich fürchterlich ärgern. Also für Radioastronomen und Astronomen generell, also ist es der ideale Platz dort. Das genau, gehe ich auf die Rückseite vom Mond, höre ich den Grob FM nicht mehr. Ne? Nee. Habe ich keine Sichtverbindung mehr, das heißt, ich kann da hinten perfekt beobachten. Mhm. Es gibt aber schon noch einen anderen Grund, der, wie ich finde, durchaus vielleicht Sinn machen würde, da oben eine permanente Station einzurichten, nämlich um den Mond selbst zu erforschen. Ich meine, wir wissen ja nicht so viel vom Mond, wie wir glauben eigentlich. Ich meine, es gibt da doch, jetzt einmal abgesehen davon, dass es sehr viele Aufnahmen natürlich auch wieder gibt, die du vielleicht genauso zerlegst wie die gerade eben, aber in denen Lunar Anomalies, das ist ein Schlagwort im Internet auch, Michael Barra, sagt dir da was? Nein, aber ich weiß, wo Lunar Anomalies sind. Ja. Das sind Leuchterscheinungen, oder? Nein, generell zum Teil wirklich sehr erstaunliche Objekte, die man auf Aufnahmen der Mondoberfläche sieht. Aha. Richard Hoaglands Forschungen in Richtung, der also da auch immer wieder von Überresten uralter Zivilisationen spricht. Ich möchte jetzt nicht ganz so sehr ins Detail eingehen. Ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt mit den Arbeiten Richard Hoaglands vertraut bist. Nö. Aber was ist so deine Meinung zu dem Thema generell Anomalitäten an der Mondoberfläche. Und dann natürlich auch diese Lichterscheinung, die du jetzt angesprochen hast. Also diese Lichterscheinungen, die es geben soll, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine großartige wissenschaftliche, hundertprozentig schlüssige Aussage schon dazu gibt. Ja. Ja. Es ist aber, wie heißt das so schön in der Wissenschaft, das ist halt einfach das Problem, man muss an wissenschaftlich bewiesen, ist immer irgendwie etwas, wenn es mehrere Leute an verschiedenen Zeitpunkten, ja, in verschiedenen Orten nochmals gesehen oder gemessen haben. Beschreiben wir vielleicht einmal kurz, oder beschreib vielleicht einmal kurz, um was es sich bei diesen Lichterscheinungen handelt. Es gibt immer wieder Behauptungen sozusagen auf der dunklen Seite, also wenn an dunkler Seite in dem Fall jetzt zum Beispiel, wo nicht die Sonne direkt ist, also in diesem Aschgrau nicht, dass immer wieder Lichterscheinungen beobachtet werden in der Nähe von Kratern oder sowas. Ja. Jetzt kann behauptet werden, ja, also Vulkanismus soll es am Mond eigentlich ja keinen mehr geben, weil der Mond sollte geologisch tot eigentlich sein. Andererseits ist der Mond wiederum relativ nahe bei der Erde und wird natürlich von der Erde sehr stark verformt, diese Gezeitenwirkungen. So wie der Mond bei uns das Wasser hebt und auch das Land hebt natürlich, heben wir natürlich auch die Mondoberfläche an, also die Erdmasse in dem Fall. Das heißt, da gibt es auch Gezeiteneffekte. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie stark das wirklich ist. Das ist einfach ein Thema, das kontroversiell ist. Es gibt Leute, die behaupten das, aber es ist noch nicht wirklich wissenschaftlich schlüssig. Es ist aber ein Thema, dass man sagt, man schaut einfach nach. Ja. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man zum Beispiel sagt, dass es gehäuft um diesen Krater auftauchte. Es hat also noch keiner irgendwie gesagt, in der Nähe vom Kopernikus-Krater haben wir jetzt schon irrsinnig oft das gesehen, was es rechtfertigen würde, dass ich sage, ich mache jetzt eine Mission genau dorthin und schauen wir das an. Ja. Ja. Leider sind wir noch nicht so weit. Wenn das der Fall wäre, cool, ja, bin ich sofort dort. Ja. Mhm. Aber du hast sonst auch recht, ich brauche das gar nicht. Der Mond ist sonst total interessant. Wie gesagt, er ist eine Bibliothek vom Sonnensystem für sich. Ja. Der Mond, wir haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, eigentlich durch Apollo, aber auch hinten nach, noch viele interessante Sachen gelernt, die wir nicht gewusst haben. Der Mond und die Erde bilden eigentlich einen Doppelplaneten. Der Mond ist eigentlich fast der achte Kontinent der Erde, wenn man so sehen will. Mhm. Denn der Mond ist ein Stück der Erde, so wie es jetzt aussieht. Er dürfte wirklich in der Urgeschichte des Sonnensystems, ist die Erde mit einem Mars großen Planetoiden kollidiert und der hat einen Teil weggesprengt. Und aus diesem Teil ist der Mond entstanden. Das heißt, der Mond ist eigentlich ein Stückchen Erde. Gibt es auch immer wieder Gegenmeinungen zu dieser These? Dass der Mond aus der Erde entstanden. Dass er sich abgelöst hat, die Erde so schnell rotiert hat oder sowas, das kann man relativ locker ausrechnen, dass das nicht funktioniert. Das geht nicht. Ja. Dass der Mond eingefangen ist, das ist noch relativ möglich. Richtig, aber genau. Ich glaube, sehr viele glauben, dass der Mond eingefangen ist. Was allerdings sehr dagegen spricht, das wissen wir durch Apollo. Alle Mondgesteine, die wir gefunden haben vom Apollo, haben keine leichten Elemente. Also so Kohlenstoff oder sowas gibt es am Mond nicht. Der Mond ist vollkommen steril, was das angeht. Wir wissen, dass der Mond vollkommen glutflüssig war, vollkommen aufgeschmolzen. Und das ist für einen Planetoiden dieser Größe eigentlich unmöglich. Hm. Weil der ist nicht so schwer, dass die Meteoriten, die aufschlagen, schnell genug werden, dass sie, wenn sie auftreffen, sozusagen irgendwann den ganzen Ball glutflüssig machen können, wie es bei der Erde war. Ja? Der Mond hat auch nicht so viele radioaktive Elemente in sich drinnen, dass er lang genug heiß bleiben kann. Er ist total leicht eigentlich, also wie die Kruste der Erde. Und das spricht dafür, dass der Mond also irgendwie ja nicht so entstanden sein kann, sondern eben zum Beispiel von der Erde gekommen ist. Er hat diese leichten Elemente, wie sie die Erde hat. Er entspricht der Erde sehr stark. Und er war vollkommen geschmolzen. Das wissen wir durch Apollo. Und dadurch würde man eigentlich dann nachher sagen, okay, der muss eigentlich sich von der Erde abgelöst haben in dem Fall. Ja. Das ist total interessant, der Mond, das haben wir vorher nicht gewusst. Und was man vielleicht noch wissen sollte, das ist ja noch ein Schrittchen zurück, warum Doppelplanet Erde-Mond so wichtig ist. Ohne den Mond gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht. Denn das wissen die wenigsten Leute, der Mond stabilisiert die Erdachse. Die Erdachse könnte bis zu 60 Grad taumeln. Das heißt, also der Nordpol könnte um 60 Grad kippen. Er könnte auf einmal dann in der Sahara liegen oder gleich am Äquator. Mhm. Und das ist wahrscheinlich für die Entwicklung von hochentwickeltem Leben nicht sehr günstig, ne? Wenn auf einmal der Nordpol am Äquator liegt und etc. Und der Mond, weil er mit der Erde eben gekoppelt ist, verhindert das. Der sorgt dafür, dass die Erdachse eben nur um ein paar Grad schwanken kann und eben nicht um so stark. Was also sehr der Präzisionszyklus vorbeugt. Der Präzisionszyklus, den du jetzt ansprichst, oder? Genau, richtig, okay. Ja. Und vermutlich ist der Mond auch an der Entstehung des planetaren Magnetfeldes der Erde beteiligt. Mhm. Weil er die Erde abbremst und aufgrund dieser Abbremsung, dieser Gezeitenreibung, wird vermutlich das Dynamo angetrieben innerhalb der Erde, ohne dem es kein Planet, kein Magnetfeld gäbe. Ohne Magnetfeld wird man halt relativ stark von der Sonne beschossen werden, wird wahrscheinlich auch höheres Leben nicht unbedingt fördern. Jetzt nochmal kurz, weil die Frage jetzt auch im Chat aufgetaucht ist und das auch immer wieder so ein Argument ist, das ich immer wieder gehört habe. Stichwort Van Allen-Gürtel. Mhm. Wie schaut's aus? Kann man den überleben? Na sicher. Ja. wenn du blöd bist in der Raumstation da reinhängst, dass du die ganze Zeit da durchfliegst, dann nicht. Ja? Mhm. Aber wenn du nur einmal kurz durchfliegst, und die haben ja chemisches Triebwerk gehabt, das heißt, die haben das gezündet in einer Höhe von 300 Kilometer und sind dann eigentlich schnurstracks innerhalb von 3 Tagen zum Mond geflogen. Ja? Das ist eine Distanz von 380.000 Kilometern. Ne? Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie schnell die diese 40.000 Kilometer durchflogen sind. Mhm. Also extrem kurz, dann haben wir ein paar Stunden gebraucht. Ja. Das hält schon aus. Also ein Mensch hält schon relativ viel aus. Was anderes wäre es gewesen, wenn sie auf dem Flug dorthin von einem Solarteilchenschauer getroffen worden wären. Sie haben Glück gehabt. Zwischen den letzten beiden Apollo-Missionen, zwischen Apollo 16 und Apollo 17, gab es einen Sonnenausbruch, einen ganz einen starken. Das war Gott sei Dank dazwischen, weil wenn der passiert wäre, hätten sie das nicht überlebt. Aha, das da heißt, hätte nicht mehr die Kommandokapsel geholfen, weil da hätten selbst in der Kommandokapsel hätten es 3,8 Sievert gekriegt und 4 Sievert ist die letale Dosis, dann stirbst du. Und ab 2 Sievert kriegst du die Strahlenkrankheit. Wären sie in der Mondlandefähre gewesen, hätten sie 10,6 Sievert gekriegt und wären sie im Raumanzug draußen gewesen auf der Mondoberfläche oder halt im freien Raum, hätten sie 42 bekommen, dann wären sie sofort tot gewesen. Mhm. Aber das heißt, die normale Strahlung im Van Allen-Gürtel ist nicht stark genug, dass jemand, der sich, wie lange waren Sie dieser Strahlung ausgesetzt, die Astronauten? Ein paar Stunden. Das heißt, aha, der ist nicht, also der erstreckt sich über ein paar tausend Kilometer. Oder? Ja, also der innere Gürtel ist, ich glaube, ungefähr so 3000 Kilometer dick oder sowas und der äußere ist dann 6000 dick oder so. Und ja, da sind sie wahrscheinlich relativ schnell durchgeflogen. Ja. Und also kann man relativ leicht, ne? Man denkt an die Satelliten. Ja. Ich meine, es gibt Satelliten, die kreisen nach diesen Bahnen, man will sie nicht allzu lange dort kreisen lassen. Also wenn zum Beispiel die Ariane, die europäische Trägerrakete, einen Telekom-Satelliten rausbringt, dann befindet sich der in einem Transferorbit, bevor er zum endlichen Orbit kommt, also in die geostationäre Umlaufbahn. Und da fliegt er immer wieder auf die Van Allen-Gürtel durch. Das will man nicht allzu oft machen, weil die Solarzellen kaputt werden. Ja. Nee. Aber die sind ja rumgeschützt, die liegen ja vollkommen draußen. Die Astronauten sind natürlich innerhalb ihrer Metallhülle schon etwas besser geschützt natürlich. Ne? Mhm. Aber sie sollten halt auch nicht allzu oft da durchfliegen. Ne? Das ist halt nicht sehr gesund. Aber man verkocht nicht. Ja? Das ist so ein nettes Geschichte. Okay. Wenn dem so wäre, dann würde man keine Mars-Mission planen, was wir gerade bei der ESA machen. Genau, das wäre dann zu Ende dann noch unser nächstes Thema. Sole Luna schreibt dann noch, warum die UdSSR dann die Mondlandung nicht in Frage gestellt hätte. Wenn das so wäre, dass das nur alles gefaked wäre, aber das haben wir eh schon angesprochen, genau der Herr Khrushchev mit dem Schuh hätte das sehr wohl in Frage gestellt. Hätte sich gefreut, du, der hätte sich die Hände gerieben bis heute noch. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Würde jetzt auf dem glühenden Kohlenbecken nehmen, Teufel sitzen und sich noch immer freuen. Ja. die Astronauten, ich glaube John Mitchell heißt der bei Apollo 12 an Bord war, ist das der richtige Name? Jetzt erwischt er mich kalt lächelnd, kann ich da nicht sagen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was der Herr Mitchell heißt. Und ich, aber ich müsste jetzt auch nachschauen, ich habe es dann heute leider nicht mehr raussuchen können. Man hat die Astronauten immer wieder gefragt, wie es am Mond denn so sei und wie sie sich gefühlt haben. Und die haben eigentlich dann nicht sehr viel darüber zu sagen gewusst. Die haben eigentlich nur gesagt, sie können sich einfach nicht erinnern. Das gibt natürlich jetzt... Also wenn es mit dem Harrison Schmidt geht, der kann da schon prüfbar mal alles erzählen, wie es war. Ja? Ja. Der Harrison Schmidt, der letzte, der Geologe, der am Mond oben war, der kann da schon, der erzählt da frei von der Leber weg, wie es war. Ja. Und ich weiß auch, dass der John Young alles ganz, ganz locker erzählt. Ja. Also das ist nett, das ist nicht so. Es wird ganz gerne von Verschwörungsleuten aufgebracht. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, wie es den Apollo-Astronauten immer gegangen ist. Eines der tollsten Sachen war, dass die extrem Schwierigkeiten gehabt haben, Entfernungen zu schätzen. Und dass das ein total arges Gefühl ist. Am Mond gibt es keine Lufthülle. Mhm. Und man sieht auch in diesen Bildern, diese Schatten sind gestochen scharf und das bis in die Unendlichkeit praktisch. Ne? Das ist die Lichtbrechung. Das macht total schwer. Ja, das macht total schwer zu schätzen, wie weit es jetzt wirklich weg ist. Weil auf der Erde weißt du nicht, wenn der Schatten ausfranst, dann ist das Ding schon relativ weit weg, ne, wenn es diffus wird. Aber das ist doch nicht der Fall. Ja. Und dieser schwarze Sternenhimmel ist auf irgendwie ganz lustig, aber irgendwie brauchst du halt doch diesen blauen Himmel. Du bist das gewohnt. Du bist eigentlich in einer kalten, lebensfeindlichen Umgebung. Ja. Und was alle Astronauten eigentlich wirklich dann übereinstimmend gesagt haben, ist dieses Gefühl des Heimkommens, wenn man die Erde wieder sieht. Das ist total stark. Und man darf nicht vergessen, das sind alles hart gesottene Testpiloten. Ja? Die schmeißen sich in den Flieger rein, bringen den Flieger praktisch um, bis ihm fast die Tragflächen abreißt, weil es zum Testprogramm dazugehört. Im schlimmsten Fall steigen sie mit Fallschirm aus, ja, mit dem Schleudersitz. So hart sind diese Knaben, ja, und pfeifen sie nichts. Aber trotzdem haben sie alle ein total emotionales Erlebnis gehabt, bis die Erde wieder gesehen haben. Ja. Das ist total faszinierend von diesen Burschen. Das sollte man nicht glauben. Ja. Nun, dennoch, die USA möchten ja bis 2015 zumindest zum Mond zurückkehren. In weiterer Folge dann ist auch Mars am Programm. Ich glaube 2015 war die Zahl, die da genannt wurde. Ich glaube, ja. China plant es auch. Zum einen einmal, glaubst du, dass die Amerikaner wirklich das jetzt durchziehen und 2015 dann wieder auf den Mond landen, wenn bemannt, und warum tun sie das? Was haben sie dann vor dort? Naja, also weiß nicht, ob das irgendwie rausgekommen ist, ich habe eigentlich relativ lang bei der ESA am bemannten Mars-Programm mitgearbeitet, habe das Technologieszenario ausgearbeitet, entwickelt. Das Programm von Europa heißt eben Aurora. Deine Bio ist halt ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir so viel Material hatten, aber das kann man auch auf deiner Website, die verlinkt ist, nachlesen, aber okay, ja. Und jedenfalls, wir haben also auch da den Mond eigentlich als, wie nennt man das, als Stepping Stone, so als Zwischenschritt auf jeden Fall drinnen. Der Mond bietet sich aus vielerlei Hinsicht an, bevor du zum Mars gehst, dort hinzumarschieren, weil du den Mond jeden Tag anfliegen kannst. Das heißt, der Mond ist quasi das Sprungbrett zum Mars. Ja. Also wenn ich mal ganz verrückt in Science-Fiction-mäßig jetzt in die Zukunft denke, was gar nicht mal so verrückt jetzt eigentlich ist, langfristig, dann ist der Mond der natürliche Weltraumhafen der Erde. Ja. Das ist das Piräus von Athen, ja, in der Zukunft, ganz trocken bemerkt. Mhm. Weil du wirst in Zukunft halt, also wenn du dir mal vorstellst, dass der Mond Basis und du kannst dort mit einer Fabrik alle Elemente gewinnen praktisch, die du brauchst, um ein Raumschiff zu bauen. Ja. Es gibt dort die Metalle, es gibt dort Sauerstoff, es gibt fast alles, was du benötigst. Ja. Wenn du das kannst, dann baue ich doch das Raumschiff gleich dort zusammen. Genau, weil dort wir von einem leichten Planeten starten, nicht von einem Planeten mit einem G, also genau. Mit einer Erdschwerkraft, sondern mit einem Sechstel, was den Start wesentlich vereinfacht. Das ist das ist, glaube ich, das Hauptargument. Ja. Das heißt, man kann es mit den Ressourcen, die man dort findet, zusammenbauen, braucht nichts hinaufzubringen, nur die Maschinen, um das dann zu machen, und das Personal. Genau. Baut dort einen ordentlichen Kreuzer und kann den dann relativ leicht einmal in einen Mondorbit bringen und von dort dann wegdüsen. Was relativ leicht, wenn der Mond sehr leicht ist. Ja. Ja, also noch kurz betanken und dann geht's auf in Richtung Mars, und das planen die USA. Und das planst auch du, beziehungsweise die Leute, Europa, mit denen du zusammenarbeitest. Genau, richtig. Jetzt, und das ist ungefähr so, weil mit einem Flugzeugträger fährst du ja auch nicht bis zum Dock zum Schluss normalerweise, oder mit einem großen Schlachtschiff, sondern bleibst auch draußen stehen und dann steigst du in eine kleine Fähre rein und fährst mit dieser Fähre zur Insel, ne? Und das ist dort genauso. Der Mond ist dann praktisch draußen halt, ne? Der ist nicht wirklich der letzte, der Kay ist dann die Erde. Und du dockst dein Raumschiff eben draußen an und dann fliegst du mit einer kleinen Fähre zwischen Mond und zwischen der Erde hin und her und bringst das Personal hin und her. Und was der Mond noch gut machen kann, ist, wie gesagt, du kannst jeden Tag hinfliegen. Du kannst auch jeden Tag zurückfliegen, weil er halt in der Erdumlaufbahn ist. Und das heißt, du kannst am Mond Sachen ausprobieren. Und wenn was schief geht, dann ab in die Kapsel und ab nach Hause. Genau, man kann quasi am Mond den Mars proben. Richtig. Ja, also das ist auch das Szenario, das eben jetzt geplant ist, immer, ja, überall. Ja. So, jetzt sind wir ziemlich am Ende. Jetzt nur noch kurz deine Einschätzung China, bevor wir zu Austromars kommen. Aber China, wann werden die, machen ja jetzt unbemannte Missionen zum Mond? Führen sie jetzt durch? Einmal ganz böse jetzt und sage, okay, Burschen, macht einmal eine unbemannte Mission und abgesehen davon braucht es einmal eine gescheite Rakete, dass hinkommt. Ja. Die haben bis jetzt einmal nur Russentechnologie adaptiert. Die aber nicht schlecht ist, ne? Also. Das ist nicht schlecht, aber da muss man den Russen sagen und nicht den Chinesen. Ja? Also ja, da muss man schon mal die Ehre im Dorf lassen und sagen, kaufen kann ich es mal und dann ein bisschen adaptieren. Ja? Ja. Allerdings, die Russen haben auch keine Rakete, die sie zum Mond bringt. Ja, was ich seltsam finde, aber okay. Naja, haben sie nicht gebaut, ne? Haben sie nicht gebaut. Gebraucht nachher, ne? Und das heißt, das müssten die Chinesen sich dann selbst entwickeln. Das ist deren Stolperstein, ja? Ja, das Know-how und die Pläne haben sie noch. Ne? Ja, aber die Rakete haben sie nicht. Und das müssen sie jetzt einmal zeigen, dass das dann geht. Also du bist eher skeptisch. Und sie werden, ich bin also skeptisch, dass das so schnell geht. Ja? Ja, ich wette, dass die Amerikaner da locker die Nase vorn haben, wenn sie das Commitment beibehalten. Das ist immer das Problem. Der eine Präsident sagt das und der nächste sagt dann wieder ganz was anderes. Ja, das heißt, das ist das amerikanische Dilemma. Ne? Was für einen Zeitraum siehst du da für China, dass sie die erste bemannte Mission zum Mond erfolgreich durchführt? Ich sagte, die Chinesen können das in 10 Jahren auch schaffen, genauso wie es die Amerikaner geschafft haben. Allerdings darf man nicht vergessen, die Amerikaner haben zum Höhepunkt des Apollo-Programms 1% ihres jährlichen Budgets in die Raumfahrt gepumpt. Ja. Wenn es die Chinesen auch machen, schaffen sie es. Mhm. Und wenn sie bereit sind, die Risiken einzugehen, wir haben keinen kalten Krieg. Ja. Dementsprechend ist es eine Frage, wenn man das Risiko eingeht, dass man sagt, nee, ich fliege jetzt einmal und probiere es aus mit Menschen an Bord. Ja? Ja. Es gibt keinen Grund dafür. Wenn was schief geht, kriegst du eine fürchterlich um die Ohren geschlagen. Okay. Naja, das Verhältnis China-USA ist ja aber auch nicht gerade freundschaftlich manchmal. Ja, es ist so Sache, gell? Vielleicht wünscht man sich halt schon eine leicht angekühlte Competition oder Wettbewerb zwischen den beiden, damit wieder was weitergeht in der Raumfahrt. Vielleicht braucht es das. So weit würde ich nicht gehen, aber wenn es das braucht, dann von mir aus. Nur, ich weiß nicht, es müsste eigentlich anders auch zu Wege bringen. Ja, geht ja ohne Nuklearwaffen, wenn es geht. Ja. Wenn es geht, ja, doch, durchaus. Vom Mond dann weiter zum Mars. Stichwort Austromars. Ich habe da auch vor ein paar Wochen, diesen Monaten inzwischen, den Aufruf, sich dort zu bewerben, gepostet. Ich hätte was getan, aber dann gedacht, naja, was. Ja, im Nachhinein aber egal jetzt, jedenfalls, ihr habt bereits 15 Astronauten irgendwie ausgewählt. Wir hatten über 180. Ja. Die haben wir runtergesiebt auf 160, die haben wir dann innerhalb der erste psychologische Gruppe durchgeschleust, dann sind nochmal so an die 100 übergeblieben. Und jetzt haben wir innerhalb der letzten beiden Wochen haben wir dann nochmal psychologische Selektion gehabt und medizinische Selektion, und jetzt sind 15 übergeblieben. Und diese 15 werden noch einmal dann bis Ende Jänner nochmal durchgesiebt, und dann bleiben 6 plus 3 über, also 6 Flight Crew und 3 Backups. Mhm. Dann geht's im April, in den ersten 3 Aprilwochen geht es rüber nach Utah, in die USA, in die Wüste. Das ist in der Nähe von Bryce Canyon. Und dort simulieren wir eine Marslandung, so wie sie eben in 20 bis 25 Jahren stattfinden wird. Das heißt, wir gehen dann 2 Wochen lang in dieses Habitat, leben dazu 6 auf engen Raum, haben einen total engen Terminkalender, ziehen so an die 15 Experimente durch. Und das Ganze ist durchweg seriös zu betrachten, denn immerhin die nächste Crew, die hinter uns dann kommt, ist eine NASA-Crew. Mhm. Und wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass einer dieser Damen und Herren, sind es Damen eigentlich auch dabei, die sich gemeldet haben? Wir haben noch eine Dame über, ja. Aha. Wunderbar. Und die ist der Wahnsinn, ja. Also vom Sportlichen steckt sie uns fast alle in die Tasche, ja. Ja. aber es waren doch mehr männliche Bewerbungen als Frauen? Ja, es waren mehr männliche Bewerber, ja. Hm. Wesentlich mehr. Hm. Jedenfalls, wenn dann die endgültige Crew ausgesucht ist, wie wahrscheinlich ist es, dass diese dann tatsächlich einmal auf den Mars fliegt? Das ist eine gute Frage, das hängt von Zeitrahmen ab. Wenn wir sagen, wir fliegen in 20 Jahren eine Mission zum Mars, also nehmen wir an, es gäbe da einen wahnsinnig großen Grund und auf einmal pushen alle wie verrückt und wir fliegen in 20 Jahren, ja, dann wäre die Chance gar nicht mal so gering, dass einer von denen zum Beispiel fliegen könnte. Aber wären die nicht dann von der Nationalität, ja. Aber vom Alter her wird es gehen, ja? Weil die Mars-Männchen, die Mars-Astronauten werden wahrscheinlich Astronauten im fortgeschrittenen Alter sein. Also ich würde mal schätzen, so zwischen 50, 60 herum, ja. Denn du darfst nicht vergessen, am Mars bist du weit weg von der Erde, du musst das autonom entscheiden können, das heißt, du brauchst viel Erfahrung. Mhm. Weil du kannst nicht jedes Mal in Houston anrufen, wenn du ein Problem hast, weil das Licht dauert 15 Minuten bis hin, dann müssen die überlegen, das dauert nochmal 10 Minuten, dann antworten sie dir, das dauert nochmal 15 Minuten zurück, dann sind wir 40 Minuten. Bis dahin kann es tot sein, ne? Weil dann ist der Sauerstoff ausgegangen, ist irgendwas explodiert etc. Also musst du das vor Ort entscheiden. Damit du entscheiden kannst, musst du es halt einmal vorher gelernt haben und Erfahrung gesammelt haben. Dazu musst du ein gewisses Alter haben. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, du fliegst lang zum Mars. Die schnellste Mission ist eine 5-Monate-Mission hin, 1 Monat dort bleiben, 5 Monate zurück, bist also 10 Monate im freien Raum, bist also wunderschön verkocht von der kosmischen Strahlung. Und junge Leute reagieren auf Strahlung nicht sehr gut. Ah, okay. Ältere Menschen vertragen da wesentlich mehr, weil der Metabolismus etwas langsamer abläuft. Ja, es gibt ja Unmengen von Schwierigkeiten, die gelöst werden müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass eine Mission auf dem Mars, wenn ähnlich forciert betrieben wie in den 60ern die Mission zum Mond, unglaublichen technologischen Schub auch nach sich bringt. Ne? Ja, absolut. Also. Vor allem, wenn du zum Beispiel denkst, so wie Lebenserhaltungssysteme, ja. Wir brauchen wahrscheinlich geschlossene Lebenserhaltungssysteme, wesentlich bessere Energiesysteme. Energiesysteme vor allem, das ist sehr spannend. Hm? Aber Energiesysteme vor allem, sehr spannend. Aber wir sind jetzt am Ende, leider. Wir müssen hart aussteigen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir zu Gast warst. Und es war sehr spannend. Ich hoffe, wir werden in Zukunft einmal eine Sendung über Austromars machen. Wo wir dann können wir gerne machen. Und bis dahin bleibt mir den Leuten eines zu wünschen. Schaut einfach auf den Sternenhimmel, denn am Abend stehen die Venus, knapp nach Sonnenuntergang im Westen. Und dann geht auch gleich der Mars im Osten auf. Okay. Ja, danke dir. Und ja, freue mich schon auf das nächste Gespräch. Gern geschehen, war echt sehr schön. Ja, danke.